Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Winterwundershow. Die klare Winterluft ist frostig. Und die Straßen sind glatt und eisig. Wir steigen nach Schlitten und schlittern nach Haus. Und trotzdem gehen wir gerne raus. Und trotzdem gehen wir gerne raus. Ja, trotzdem gehen wir gerne raus. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Der Winter ist die beste Jahreszeit. Da ist die Porte schon für alle. Nicht schlecht, aber wir brauchen immer noch eine letzte Zeile für unser Lied. Das Lied hatten sich die Fellfreunde selber ausgedacht. Sie wollten es bei der Winterwundershow aufführen, die jedes Jahr in der Abenteuerbucht stattfand, und freuten sich schon sehr auf ihren Auftritt. Obwohl die letzte Zeile noch fehlte. Wie wäre es mit "Und dann verschütten wir noch heißen Tee"? Oder "Von so viel Eis bekomme ich Bauchweh"? Nein, nein, nein, nein, nein. Das brachte Everest auf eine Idee. Wir können doch einfach das nehmen. Das finde ich gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ryder kam angelaufen. Hallo, Freunde, wie läuft's denn so? Also eigentlich sind wir fertig. Uns fehlt nur noch die letzte Zeile. Ach, das wird schon. Danke, Ryder. Ich hoffe, es schneit noch für die Winterwundershow. Bisher hat es bei der Winterwundershow immer geschneit. Darüber würde sich bestimmt auch unser Besuch freuen. Was? Wer kommt denn? Meinst du? Das ist die Rolle, ich liebe Besuch. Ryder hielt den Fellfreunden sein Pawpad hin, auf dem Carlos und Tracker ihnen zuwinkten. Hallo Paw Patrol, wir sind bald da. Ja, lass uns Tracker kommen. Wir freuen uns. Ihr freut euch auf uns, wir freuen uns auf euch. Und ich freue mich schon so auf den Schnee. Also, das mit dem Schnee... Das wird total toll. Wir können Schlitten und Snowboard fahren und einen Schneemann bauen. Die anderen starten Rubble an. Was denn? Juhu, mein erster Schnee. Das wird die beste Reise überhaupt. Bis später. Ryder schaltete das Pawpad aus. Rubble verstand allerdings immer noch nichts. Was ist? Warum hast du so getan, als wenn es schneit? Es wird nicht schneien. Es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ich wollte nicht, dass er traurig ist. Außerdem schneit es doch immer zur Winterwundershow. Können wir nicht was machen, damit es schneit? Leider nicht. Es schneit dann, wenn es so kalt ist, dass der Regen aus den Wolken zu Eis wird. Eis. Alles klar. Im Nu war Sky in der Luft und wenig später mit einem Eimer voller Eiswürfel wieder da. Ich mach, dass aus Eiswürfeln ein Schneegestöber wird. Aber aus Eiswürfeln wird kein Schnee. Doch Sky leerte den Eimer bereits aus. Autsch! Mir sind Eiswürfel auf den Kopf gefallen. Jake, der mit Everest für die Winterwundershow extra vom Berg in die Abenteuerbucht heruntergekommen war, rieb sich den Kopf. Das tut mir leid. Die Hunde wollen unbedingt, dass es schneit. Ich habe eine Idee. Jake, dürfen wir deinen Wagen waschen? Natürlich, aber wieso? Weil du immer sagst, jedes Mal, wenn du deinen Wagen wäschst, regnet es. Und jetzt im Winter, wo es kalt ist, wird es schneien. Ach, Everest, wenn ich so etwas sage, mache ich nur Spaß. Vielleicht klappt's ja. Wir versuchen alles, damit es schneit. Die Fellfreunde machten sich sofort an die Arbeit. Und Sky schnallte sich sogar Bürsten unter die Pfoten. Noch schneit es nicht. Aber Autowaschen ist doch fast so wie Tanzen. Und macht Riesenspaß. Ja, das ist doch mal was. Ein Schneetanz. Ja, wenn wir einen super coolen Tanz machen, überlegt es sich der Schnee vielleicht. Ja! Das war auf jeden Fall einen Versuch wert. Also legten sie los. Flocken tanzen, Wirbel vom Himmel. Wir stürzen uns mitten ins Gewimmel. Wir würden einfach alles machen. Denn wenn es schneit, haben wir was zu lachen. Ihr habt wirklich was drauf. Und da kommt auch schon unser Besuch. Carlos und Tracker, die eigentlich im Dschungel lebten, kamen angebraust. Ryder! Hallo! Tracker, Carlos, das sind Jake und Everest. Everest, auf dich habe ich mich schon ganz besonders doll gefreut. Und ich mich auf dich. Ist das etwa Schnee? Ja, das muss Schnee sein. Es ist so weiß und flockig. Wahnsinn! Schnee! Tracker, wartet! Begeistert sprang Tracker in den Eimer, der an der Seite stand. Das ist kein Schnee. Das war Waschwasser. Mit Schaum. Vor dem Rathaus der Abenteuerbucht war bereits eine große Bühne für die Winterwundershow aufgebaut. Kathi hängte gerade überall Luftballons auf, als Bürgermeisterin Gutherz angelaufen kam. Das sieht wirklich toll aus mit den Luftballons. Und es wurde noch viel besser, denn Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, schob nun einen Rollwagen heran, auf dem eine riesige Torte in Form eines Schneemanns stand. Oh, was haben Sie da wieder gezaubert, Herr Pfeffer? Ein Schneemann, ein echtes Meisterwerk. Danke, das ist ein Karottenkuchen. Nicht schlecht. Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf riss dem Schneemann einfach seine Mohrrübennase ab. Also Bürgermeister Besserwisser, wie können Sie nur? Die Torte ist für unsere Winterwundershow. Ha, in diesem Jahr wird es wohl keinen Schnee geben zu Ihrer Winterwundershow. Das ist nicht gesagt, es kann immer noch schneien. Und außerdem haben wir so viel anderes. Wunderbare Leckereien und ein tolles Unterhaltungsprogramm. Die Paw Patrol hat extra ein Lied für unsere Show einstudiert. Außerdem haben wir ganz besondere Gäste. Die Captain Tollpatsch gerade aus seinem Auto holte. Oh, die Pinguine. Direkt vom Südpol präsentiere ich die tanzenden Pinguine. Peter, Petra und den witzigen Paul. Oh, das sind ja wirklich ganz entzückende Wesen. Verflixt, das sind sie wirklich. Seht nur, wie sie mit ihren patschigen Patschefüßchen patschen, um einen prächtigen Happen zu erhaschen. Captain Tollpatsch warf den Pinguinen einige Stücke getrockneten Tintenfisch zu, die die drei geschickt auffingen. Oh! Und dann legten sie los. Sie konnten wirklich sehr gut tanzen. Wow! Wirbelten über die Bühne. Wie toll sie das machen! Und drehten sich hin und her. Wahre Künstler. Das kann man wohl sagen. Ich könnte sehr viel Geld mit ihnen verdienen. Bürgermeister Besserwisser zwinkerte seinen Chaoskätzchen zu, die in ihren kleinen Einsatzanzügen am Rand der Bühne hockten. Doch genau in diesem Moment tanzte einer der Pinguine so dicht an einem der Kätzchen vorbei, dass dieses aus Versehen an seine Ballschleuder kam. Ein Ball nach dem anderen flog durch die Luft. Der Pinguin prallte gegen die Leiter, auf der Kathi mit einer Lichterkette stand. Halt! Vorsicht mit meiner Torte! Und dann gegen Herrn Pfeffer. Der stieß gegen den Rollwagen. Und dieser gegen einen der beiden senkrechten Stützpfeiler der Bühne. Oh, oh, nichts wie weg, Chaos, Kätzchen. Schon war vom Bürgermeister und den Kätzchen nichts mehr zu sehen. Doch nun neigte sich der rechte Stützpfeiler zur Seite. Nein, nein, bitte nicht! Sodass der Querbalken, der darüber lag, einstürzte. Oh, oh, Hilfe, die Bühnenbalken brechen! Ich hab's! Oh. Captain Tollpatsch hatte den Querbalken gerade noch auffangen können und hielt ihn fest. Zusammen mit Herrn Pfeffer und Bürgermeisterin Gutherz. Henrietta, meine Süße, ich brauche mein Handy. Das Huhn hockte neben dem Handy in der Tasche der Bürgermeisterin. Paw Patrol! Hier ist Ryder. Oh, Ryder, kannst du schnell kommen? Unsere Bühne bricht zusammen. Keine Sorge, wir sind unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen. Auch Marshall, der es so eilig hatte, dass er über den Eimer mit dem Waschwasser stolperte, in dem immer noch Tracker saß. Zusammen kugelten sie zur Zentrale hinüber. Alles unter Kontrolle, Tracker. Sowas passiert mir dauernd. Und direkt in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Und an der Stelle sage ich immer, nichts passiert. Nichts passiert. Die Einsatzzentrale befand sich im obersten Stockwerk. Und auf dem Weg hinauf schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge. Ryder erwartete sie bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Wir haben einen Notfall, die Bühne für die Wintershow stürzt zusammen. Oh nein! Und wo machen wir dann die Winterwundershow? Auf der Bühne, wir bauen sie wieder auf. Rubble, du kommst mit deinem Kran und stützt die Bühne ab. Rubble ist der Retter! Rocky, dich brauchen wir auch. Du reparierst die Bühne mit deinem Werkzeug. Rocky rockt! Marshall, du hilfst Rocky mit deiner Leiter, damit er das, was locker ist, fest anschrauben kann. Marshall macht's. Und Tracker, du hängst mit deinen Kabeln die Lichterkette wieder auf. Ich bin ganz Ohr. Und ich helfe euch natürlich. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rubble, Marshall, Rocky und Tracker flitzten zu der großen Rutsche in der Ecke der Zentrale. Hintereinander sausten sie die Kurven hinunter und sprangen in ihre Fahrzeuge. Schnell überprüften die vier noch einmal ihre Ausrüstung. Und dann konnte es losgehen. Mit Ryder an der Spitze rasten sie über die Brücke und durch die Straßen der Abenteuerbucht. Bis sie das Rathaus erreichten, vor dem die Bühne stand. Und vor der drei Pinguine mit einem Luftballon spielten. Oh, wo kommen die denn her? Die sind ja süß. Ja, sie sind putzig, aber wir müssen erst die Bühne reparieren. Dafür war es auch höchste Zeit. Der Querbalken war nämlich sehr schwer. Hey, Ryder, bitte beeilt euch! Rubble, kannst du mit deinem Kran die Bühne anheben? Geht sofort los! Rubble fuhr mit seinem Schaufelbagger dicht an die Bühne heran. Kran! Der Greifer des Krans umschloss den Querbalken und hob ihn langsam hoch. Erleichtert ließen Herr Pfeffer, Captain Tollpatsch und die Bürgermeisterin ihre Arme sinken. Okay, jetzt stellen wir erstmal alles wieder auf. Ryder fuhr mit seinem Quad auf die Bühne und gab dem rechten Stützpfeiler so einen kräftigen Schubs, bis der wieder gerade stand und Rubble den Querbalken in die richtige Position bringen konnte. Marshall, wir brauchen die Leiter. Kommt sofort! Leiter! Schnell fuhr der Feuerwehrhund die Leiter aus. Rocky, du bist dran. Nimm dein Werkzeug und schraub alles fest. Bin schon unterwegs. Geschickt kletterte Rocky die Leiter empor. Schraubenschlüssel. Und zog die einzelnen Schrauben so fest an, wie er konnte. Das müsste halten. Super. Jetzt bist du dran, Tracker. Doch der spielte gerade mit einem der Pinguine. Tracker! Ich muss los, Amigo. Ryder braucht mich. Kletter auf die Leiter und mach mit deinen Kabeln die Lichterkette fest. Mach ich. Nun kletterte Tracker die Leiter hinauf, zog die Lichterkette zu sich nach oben Kabel. Und wollte sie gerade an dem Querbalken befestigen, als der Pinguin ins Feuerwehrauto hüpfte, um seinem Freund hinterher zu watscheln. Hä? Nein, Pinguin, du darfst hier nicht drauf. Beleidigt drehte der Pinguin um, kam dabei aber gegen einen der Schalter. Sofort setzte sich die Leiter in Bewegung. Immer schneller und schneller drehte sie sich im Kreis herum. Halt dich fest! Marshall hielt die Leiter rasch wieder an. Doch Tracker konnte sich nicht mehr halten und flog durch die Luft. Vorsicht da unten! Nichts passiert. Doch, er war nämlich in der Schneemann-Torte gelandet. Das würde der Kuchen nicht sagen. Dafür schmeckte er aber wirklich lecker. Das fanden sogar die Pinguine. Na, na, weg da! Sahnetorten sind nichts für Pinguine! Captain Tollpatsch, Sie haben was verloren! Kannst du behalten, Rubble! Also hob Rubble die getrockneten Tintenfischstücke, die Captain Tollpatsch aus der Tasche gefallen waren, auf, während der Captain die Pinguine zu seinem Auto brachte. Tracker ließ die Ohren hängen. Oh je, tut mir so leid, dass ich die Torte kaputt gemacht habe. Nicht so schlimm, das war doch keine Absicht. Ich krieg das wieder hin. Niemand hatte bemerkt, dass am Himmel dichte Wolken aufgezogen waren. Ein starker Wind kam auf. Oh oh, das war ich nicht. Hoffe ich doch. Aber nein, du hast nichts falsch gemacht. Das ist der Wind, ein eiskalter Wind. Tracker spitzte die Ohren. Moment mal, ich höre etwas fallen. Es kommt auf uns zu. Das Etwas war weiß und landete genau auf Trackers Nase. Was ist das denn Komisches? Es ist ganz kalt. Eine Schneeflocke. Du kannst hören, wenn Schneeflocken fallen? Er hat wirklich super gute Ohren. Ich bin immer ganz Ohr. Schnee! Endlich schneit es! Immer mehr dichte Flocken fielen vom Himmel. Tja, ich hab doch gesagt, es schneit immer zur Winterwundershow. Im Handumdrehen war die Abenteuerbucht von einer dicken Schneedecke bedeckt und die Fellfreunde beschlossen, den Rest des Tages auf dem Berg zu verbringen. Übermütig tobten sie durch den Schnee, bauten Schneemänner und fuhren Snowboard. Und natürlich übten sie auch ihr Lied. Die klare Winterluft ist frostig und die Straßen sind glatt und eisig. Ja. Die Stolper stürzen und schlittern nach Haus. Kommt jetzt schon die Zeile, die fehlt? Nein. Rubble und Everest versuchten nun, Tracker das Snowboardfahren beizubringen. Sieh mal, das ist ganz einfach. Genau wie Surfen. Aber beim Surfen ist es nicht so kalt. Meine Ohren sind schon ganz blau. Nein, das sind doch nur die warmen Socken, Tracker. Beim Snowboardfahren wird dir schon warm. Na gut, dann mal los. Doch Tracker landete sofort kopfüber im Schnee. Ich sollte vielleicht doch lieber reingehen und warten, bis der Schnee etwas wärmer wird. Herr Pfeffer und Bürgermeisterin Gutherz kümmerten sich unterdessen um die Bühne und um die Torte. So gut wie neu. Ich bin beeindruckt. Captain Tollpatsche, bitte halten Sie die kleinen Racker von der Schneemann-Torte fern. Kein Problem. Den Pinguinen ist vom ständigen Sausen und Springen sicher schon schwindelig. Sie sind müde. Zeit für ein Nickerchen. Der Captain brachte die drei Pinguine in den Kofferraum seines Wagens. Und Herr Pfeffer schaute zufrieden auf seinen Schneemann. Was sagt man dazu? Ich habe sogar noch Zuckerguss übrig. Darf ich die Schüssel ausschlecken? Oh, Sie geben mir doch was ab. Der Zuckerguss wurde also geteilt. Deshalb fiel auch niemandem auf, dass Bürgermeister Besserwisser die Pinguine mit Hilfe von getrocknetem Tintenfisch ganz leise aus dem Wagen lockte. Rubble und Everest waren immer noch mit Tracker beschäftigt. Wir machen es so. Wir fahren zusammen und nehmen dich in die Mitte. Dann können wir dich auffangen, wenn du hinfällst. Oh ja. Na gut, dann versuch dein Gleichgewicht zu halten. Langsam fuhren sie nebeneinander den Berg hinunter. Ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Na siehst du, ist gar nicht so schwer. Ja, ich kann schon ganz alleine fahren. Begeistert wurde Tracker schneller und schneller. Aber wir haben dir noch nicht alles gezeigt. Das macht nichts. Ich bin ein echter Snowboarder. Hui! Schon hatte Tracker die beiden hinter sich gelassen. Alles ging gut. Oh oh. Bis plötzlich drei Kaninchen vor ihm auftauchten. Vorsicht aus dem Weg! Tracker wusste nämlich nicht, wie man bremst. Oh, wow, wenigstens hat er die Kaninchen nicht umgefahren. Tracker verlor das Gleichgewicht und landete kopfüber in einem Schneehaufen. Aber er kugelte weiter und weiter, bis er wie ein dicker, großer Schneeball aussah. Wir müssen ihn stoppen. Stellt eure Snowboards auf, dann rollt er dagegen. Also sausten Everest und Rubble ihrem Freund hinterher, überholten ihn, rammten ihre Snowboards in den Schnee und sprangen ab. Gerade noch rechtzeitig. Tracker, geht's dir gut? Nichts passiert. Wann höre ich endlich auf zu rollen? Ihm war nämlich ziemlich schwindelig. Er hatte sich gerade aus der Schneekugel befreit, als auch Ryder, Jake und Carlos angefahren kamen. Tracker, hast du dir die Pfote verletzt? Ich weiß nicht, es ist so kalt. Ich spüre sie nicht mehr. Sie ist nicht gebrochen, aber es ist besser, wenn du nicht mehr Snowboard fährst. Oh, armer Tracker. Sowas. Wir wollten doch nur, dass Tracker Spaß im Schnee hat. Er hat ganz einfach Pech gehabt. Mittlerweile war aus dem Wind ein richtiger Sturm geworden. Der Schneefall wird bestimmt noch heftiger. Wir fahren besser zurück. Wir müssen noch unsere Winterwundershow vorbereiten. Kannst du auftreten, Tracker? Es tut so weh. Ich kann nicht bis nach Hause laufen. Ist nicht so schlimm. Ich nehme dich mit. In der Abenteuerbucht schneite es noch nicht so stark wie auf dem Berg. Das ist ein feines, flockiges Flockengestöber. Ja, das können Sie wohl sagen, Captain Tollpatsch. Ich glaube, das wird die allerbeste Winterwundershow. Meine Pinguine warten wahrscheinlich schon darauf, sich warm zu laufen. Oh! Aber die Tiere waren nicht mehr im Wagen. Was ist los? Oh! Peter, Petra, witziger Paul, wo seid ihr denn nur geblieben? Das hätte ihm Bürgermeister Besserwisser sagen können. Der hatte die Pinguine mit Hilfe seiner Chaoskätzchen nämlich in das Geheimversteck in den Klippen gebracht. Die Pinguine werden mich zu einem reichen Mann machen. Erst einmal tobten die Pinguine aber durch die verborgene Höhle und schnappten sich sogar den Zylinder des Bürgermeisters. Aber dass ihr meinen Hut zum Schlittenfahren nehmt, ist gar nicht witzig. Chaoskätzchen, jetzt mach doch was! Also schoss eines der Kätzchen ein Seil ab, an dessen Ende ein Saugnapf befestigt war. Der heftete sich an einen der Pinguine. Doch dieser bemerkte das kaum, drehte sich wild im Kreis und wirbelte das Chaoskätzchen mit sich herum. Das reicht! Schluss mit dem Unfug, Pinguine! Der Pinguin stoppte. Das Kätzchen sauste durch die Luft und riss den Bürgermeister und zwei seiner Freunde glatt von den Beinen. Chaoskätzchen, ihr müsst diese Pinguine endlich in den Griff bekommen. Gehorsam rannten die Kätzchen den Pinguinen hinterher und sprangen auf ihre Rücken. Doch die watschelten einfach mit ihnen hinaus. Halt! Ihr bringt sofort meine Kätzchen zurück! Und meinen Hut haben sie auch ruiniert. Und jetzt schneit es auch noch. Das hatte sich Bürgermeister Besserwisser alles ganz anders vorgestellt. Zur selben Zeit saßen die Fellfreunde alle in ihren Fahrzeugen und waren auf dem Heimweg. Doch das Schneetreiben wurde immer dichter und so langsam machte Tracker sich Sorgen. Sag mal, Everest, woher weißt du, wo wir hinfahren? Man sieht doch nichts vor lauter Schnee. Er saß in einem Schlitten, der an Everests Schneemobil festgebunden war. Ich finde sogar mit verbundenen Augen in die Abenteuerbucht zurück. Festhalten! Aber da gab es noch ein Problem. Ryder! Keine Sorge, wir kommen noch rechtzeitig zu unserer Show. Es wird keine Show geben, Ryder. Die tanzenden Pinguine sind verschwunden. Die nicht fliegenden Vögel sind geflohen. Keine Sorge, wir finden sie. Wie wollen wir denn die Pinguine in dem Schneesturm finden? Das weiß ich noch nicht. Wir können nur hoffen, dass sie uns irgendwann zufällig über den Weg laufen. Aber da kam schon der zweite Notruf. Paw Patrol, ich brauche eure Hilfe. Wir versuchen zu kommen, Bürgermeister Besserwisser, aber wir haben schon einen Notfall. Aber der Notfall, den ich habe, ist wichtiger. Die Pinguine haben meine Kätzchen entführt. Pinguine? Die tanzenden Pinguine? Ja, welche denn sonst? Als ich die Entführer das letzte Mal gesehen habe, sind sie in Richtung Wald gelaufen. Keine Sorge, Bürgermeister Besserwisser, wir finden sie. Wir treffen uns zur Show. Auf Ryders Zeichen hielten die Fellfreunde an. Freunde, wir müssen die Pinguine und die Chaoskätzchen einsammeln. Jake und Carlos, ihr fahrt schon mal vor. Ihr müsst der Bürgermeisterin helfen. Alles klar, wird gemacht. Gut. Tracker, willst du mit uns kommen? Nein, wenn ich darf, bleibe ich lieber bei der Paw Patrol. Das höre ich gern. Auf geht's. Carlos und Jake machten sich also auf den Rückweg, während die Paw Patrol die Kätzchen suchte. Aber das war gar nicht so leicht. Man sieht ja gar nichts bei diesem Schneesturm. Chase, kannst du was riechen? Achoo! Also, bei der Allergie sagt, die Kätzchen sind hier lang gekommen. Dann sind sie bestimmt nicht weit weg. Ich habe eine Idee. Wir sorgen dafür, dass die Pinguine zu uns kommen. Rubble, hast du noch den getrockneten Tintenfisch? Der ist hier. Das wird sicher genügen. Was hast du vor? Wir legen sozusagen einen Köder aus und warten ab. Der Geruch von dem Tintenfisch lockt die Pinguine an und... Die Chaoskätzchen auch. Sie brauchten nicht lange zu warten. Es hat geklappt. Die Pinguine und die Kätzchen liefen begeistert auf die Paw Patrol zu. Tintenfisch mochten sie nämlich alle. Na bitte, Zuma, die Kätzchen transportieren wir in deinem Rettungsring. Und die Pinguine können bei Tracker mitfahren. Rettungsring! Der Rettungsring landete im Schnee. Ryder lockte erst die Chaoskätzchen mit den Tintenfischstücken hinein und dann die Pinguine in den Schlitten, in dem Tracker saß. So, und jetzt ab nach Hause. Aber in welche Richtung? Das Schneegestöber stört meinen Navi-Empfang. Aber ich glaube, es geht dort entlang. Mir nach! In der Abenteuerbucht hatte die Winterwundershow pünktlich begonnen. Und die Bürgermeisterin tat, was sie konnte, um die Zuschauer zu unterhalten. Oh, was für eine hübsche Melodie, Henrietta! Doch eigentlich warteten alle auf die Fellfreunde. Auch Jake, Carlos und Kati. Wo ist Ryder? Keine Ahnung. Ich ruf ihn mal an. Er geht nicht dran. Er hat wohl keinen Empfang. Ich hoffe, dass sie bald kommen werden. Könnt ihr nicht irgendwas machen? Henrietta spielt das schon zum dritten Mal. Natürlich, Frau Bürgermeisterin. Carlos und mir fällt schon was ein. Was? Wie bitte? Doch Jake schubste Carlos einfach auf die Bühne. Da, da, da, da, da, da, da, da. Und zog dann drei Schneebälle aus der Tasche, mit denen er jonglierte. Siehst du, es ist ganz einfach. Fang auf! Warte, ich hab das doch nie... Aber da landeten die Schneebälle bereits auf seinem Kopf. Zur Freude des Publikums. Na siehst du, sie lieben dich. Also, was kannst du denn noch so? Nun ja, Carlos dachte kurz nach, legte dann seine Mütze auf einen Stuhl und zauberte Katzi darunter hervor, die er vorher in der Mütze versteckt hatte. Ja! Als nächstes spielte Jake den Zuschauern etwas auf seiner Tuba vor. Und Carlos und Captain Tollpatsch tanzten dazu. Wow, cool! Noch immer war von der Paw Patrol weit und breit nichts zu sehen. Tut mir leid, wir haben uns verfahren. Ich sehe nichts und das Navi funktioniert immer noch nicht. Wir müssen uns irgendetwas anderes einfallen lassen. Psst, wartet mal, Pinguine. Seid mal eben still. Ich höre da etwas. Tuba-Musik? Jake spielt manchmal Tuba. Kannst du sagen, aus welcher Richtung die Musik kommt? Von dort. Mit einem Satz sprang Tracker aus dem Schlitten. Tracker, warte! Was ist denn mit deiner Pfote? Ich mach das anders. Ruff, Kabel! Folgt mir! Dank seiner Kabel konnte sich Tracker von Ast zu Ast schwingen. Das macht Spaß! Die anderen folgten ihm und so kamen sie schnell voran. Ich hoffe, du frierst nicht wieder so. Das geht schon. Im Moment finde ich's toll. Ich liebe es, wenn es schneit. In der Abenteuerbucht spielte Jake ein Lied nach dem anderen. Wie lange müssen wir uns das noch anhören? Mir tun schon die Ohren weh. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Bürgermeister. Tuba-Musik ist doch toll. Trotzdem war auch Captain Tollpatsch sehr erleichtert, als nun die Paw Patrol endlich um die Ecke bog. Danke, Tracker. Du hast uns sehr geholfen. Von hier aus finden wir den Weg. Petra und Paul, endlich! Die Leute warten schon auf euch! Danke dir, Ryder. Das war nicht ich, sondern Tracker mit seinen großen Ohren. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Flüstern reicht. Ich höre alles. Bürgermeister Besserwisser war sehr froh, dass seine Chaoskätzchen wieder da waren. Ich werde mich bei niemandem bedanken. Ich nehme meine Kätzchen und gehe nach Hause. Da waren die Kätzchen allerdings ganz anderer Meinung. Oh. Und trugen den Bürgermeister zusammen zur Bühne. Aber natürlich erst nach der Show, wie es aussieht. Und dann, endlich, hatten die Pinguine ihren großen Auftritt. Wenn Ihnen unsere tanzenden Pinguine schon so sehr gefallen haben, dann werden Sie von unserer einmaligen Hunderockband begeistert sein. Bitte, Paw Patrol! Aufgeregt machten sich die Fellfreunde bereit. Wir haben extra ein Lied für die Winterwundershow geschrieben. Ja, uns fehlt doch aber immer noch die letzte Zeile schon vergessen. Wir sind die Paw Patrol. Wir kriegen das schon hin. Das sehe ich auch so. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Die klare Winterluft ist frostig. Und die Straßen sind glatt und eisig. Wir stolpern, stürzen und schlittern nach Haus. Und trotzdem gehen wir gerne raus. Und trotzdem gehen wir gerne raus. Wir uns gern im Schnee. Ja! Ja! Ja! Danke, Tracker, das hast du super gemacht. Die letzte Zeile war doch wirklich perfekt gewesen. Danke, habe ich gern gemacht. Aber ohne euch alle wäre mir das niemals eingefallen. Darum ist es ja auch so wichtig, dass man zusammenhält. Das habt ihr gemeinsam geschafft, Freunde. Und damit hatte Ryder absolut recht.